und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Bibliothekaren. Heute mit mir sozusagen ein Vertreter von Rock Your Life hier mit mir, der Marcel, im fünften Semester VWL-Student. Und dann werde ich gleich mal das Wort an ihn leiten. Was machst du mit Rock Your Life? Wie bist du, was ist das überhaupt für eine Organisation? Also erstmal hallo zusammen. Rock Your Life ist eine Organisation, wo wir uns um mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland kümmern. Es ist einfach so, dass in Deutschland die Herkunft von Schülern ganz stark den Weg schon vorgibt, was man im späteren Leben macht. Und dadurch wollen wir versuchen, einfach für mehr Bildungsgerechtigkeit einzustehen. Dieses Projekt basiert darauf, dass wir mit Studenten und Schülern zusammen kooperieren, dass wir Tandems bilden, haben eine 1-zu-1-Betreuung zwischen den Studenten und den Schülern. Wollen Sachen unternehmen, einen anderen Blickwinkel für die Schüler geben, eine andere Welt für die Schüler öffnen. Also dann meinst du jetzt mit Herkunft zum Beispiel nicht irgendwie Migrationshintergrund oder meinst du damit dann Bildungswesen oder Bildungsweg oder was wird damit gemeint? Also Herkunft ist im Prinzip schon zum einen auch der Migrationshintergrund, das Elternhaus, haben die Eltern studiert oder waren sie nur auf einer mittleren Reife oder Hauptschule und haben gar keinen Abschluss. Das ist ganz wichtig. Der soziale Herkunft, teilweise auch schon, in welchem Stadtteil wohne ich oder in welchem sozialen Umfeld bin ich aufgewachsen. Okay. Und das sind eigentlich alles, was schon ausschlaggebend ist. Also sozusagen so eine Art Mentoring-Programm als sozusagen guter Einfluss auf werdende Talente, oder? Ja, genau. Es geht einfach darum, dass man da ist als Person für die Schüler und Schülerinnen, dass sie einen Ansprechpartner haben, weil oftmals dann auch gerade in den Familien, die Arbeiter sind, die Eltern beide arbeiten, die Kinder vielleicht selber noch auf ihre Geschwister aufpassen müssen und einfach niemanden haben. Und das ist der eine Grund, warum wir das Ganze machen. Zum anderen halt auch, falls sie Hilfe brauchen in der Schule. Also so ein bisschen nachhilfemäßig oder zur Motivation oder schon so wirklich konkret dann zum Teil, hey, das erkläre ich dir mal schnell hier in Mathe. Also das ist völlig frei, da haben wir kein festes Schema. Es kommt immer darauf an, auf die Mentoring-Beziehung. Das heißt also, möchte der Schüler überhaupt Hilfe? Klar kann man auch ein bisschen Einfluss nehmen als Student. Also man kann sagen, naja, wäre nicht mal cool, ein Praktikum zu machen oder auch mal mit dem Schüler darüber zu reden, immer auf andere Gedanken zu bringen. Das heißt also, hast du schon überlegt, was willst du später in deinem Leben machen? Was wäre interessant? Und da auch neue Anreize für die Schüler zu geben. Ist das jetzt eine Sache, die dir jetzt so persönlich schon passiert ist? Wie viele Leute mentorst du sozusagen? Oder ist das eher eine 1-zu-1-Sache? Oder wie läuft sowas? Ja, genau. Also persönlich ist es bei mir schon passiert, dass mein Schüler Probleme hatte oder Hilfe gebraucht hat beim Praktikumsheft ausfüllen. Und wir dann zusammen dieses Praktikumsheft ausgefüllt haben. Es sind einfach ganz einfache Sachen wie Hilfestellung geben. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Wie kann ich die Seite von meinem Praktikumsheft füllen? Und da geht es einfach nur darum, Ideen zu geben, weil die Schüler wissen das meistens auch selber, aber die haben einfach nicht die Idee oder kommen vielleicht gerade in dem Moment nicht drauf. Also ist ja auch eine Inspiration sozusagen vielleicht, genau. Oder Motivation auch. Und du hast jetzt, sage ich mal, einen Schüler sozusagen und also es ist wirklich nur du und ein Schüler. Oder kann man auch mehrere Schüler haben, die man als Mentor betreut oder wie läuft sowas? Also es ist eine 1-zu-1-Betreuung, das heißt man hat definitiv nur einen Schüler, den man betreut. Okay. Das Ganze geht jetzt auch seit 6 Wochen, dass ich meinen Schüler habe. Ja. Dann kann man diverse Sachen mit dem Schüler machen, also man lernt sich erst kennen und von im Verein Rock Your Life werden auch Gruppenevents angeboten. Das heißt also, wir gehen zusammen mal Bowling spielen, wir gehen Lasertag spielen. Also dann mit allen Mentorpaaren sozusagen zusammen? Genau. Ah, okay. Also prinzipiell ist es so ausgelegt, dass man das in einer 1-zu-1-Betreuung macht, aber jederzeit auch andere Freunde eingeladen werden können, andere Schüler, die halt auch in einer Beziehung sind, in einer Mentoring-Beziehung. Das heißt also, man kann das auch in einer größeren Gruppe machen. Ja. Wie oft habt ihr solche sozusagen gemeinsamen Weggeh-Optionen? Also, dass man, weiß nicht, alle zusammen Bowling spielen gehen, ist das abhängig von der Jahreszeit oder ist es so fest einmal im Monat, dass man mit allen mal was macht oder wie läuft das? Die Events sind ungefähr alle 2 bis 3 Wochen. Okay. Das Ganze läuft so, dass wir hinter diesen ganzen Tandems noch einen großen Verein sitzen haben. Da gibt es das Mentoring-Team, das das Ganze betreut. Mhm. Und dieses Mentoring-Team ja, überlegt sich dann Veranstaltungen, überlegt halt, was kann man mit den Schülern, mit den Studenten machen, was wird sie interessieren. Genau, und gibt da halt dann auch die Events vor und dann kann man je nachdem, ob man möchte, teilnehmen. Die Leute, die im Verein sitzen und dort sich solche Sachen überlegen, haben die selber auch einen Mentor-Partner oder sind die meistens, ist das nochmal unabhängig davon? Ist das sozusagen, also muss ich mir das jetzt als so ein Unternehmen im Hintergrund vorstellen oder ist das, sind das auch alles Studenten, die auch sozusagen da involviert sind? Wie läuft das? Man kann sagen, es ist eigentlich ein Netzwerk, das im Hintergrund ist. Also der Verein besteht im Prinzip aus drei Ebenen. Das ist einmal diese Mentorenbeziehung, mhm. wo dann direkt mit den Schülern zusammengearbeitet wird. Dann haben wir ein Netzwerkteam, mhm. die sich um die ganze Organisation im Verein kümmern, um Spendengelder, um Kontakte zu Unternehmen, um auch den Schülern was bieten zu können. Und wir haben das Presseteam, das dann die Öffentlichkeitsarbeit macht und das Ganze auch publik macht. Weswegen man dann die ganzen Rock Your Life Sticker auf den Toiletten genau. und an jeglichen Türen und Ampeln findet. Genau, da sieht man dann die Pressearbeit, dass da was getan wird. Okay. Richtig, um es einfach publik zu machen. Mhm. Okay, das ist schon mal interessant. Wie ist es? Du hattest jetzt gerade Spendengelder erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Werden davon diese Events zum Beispiel bezahlt oder die Sticker sage ich mal, Publicity-Arbeit oder was genau wird mit diesen Spendengeldern gemacht? Also das Ganze ist so, die Treffen, die Tandems mit denen, die Tandems haben, mhm. die werden vom Verein übernommen. Das heißt also, wenn man mal was essen geht oder gerade dieses Lasertag oder Bowling spielen, das wird vom Verein übernommen. Das hat den Hintergrund, dass halt viele Schüler aus einem schwachen sozialen Niveau kommen und dann halt nicht so viel Geld haben. Und dann oft ein Grund ist, na gut, wenn ich extra Ausgaben habe, Dann mache ich nicht mit. Und genau deswegen, da wir halt offen sein wollen für alle Schüler und Schülerinnen, wird das Ganze vom Verein finanziert. Also dann gibt es so eine Art Stipendium sozusagen für manche, die sagen, das kann ich nicht bezahlen oder wird es einfach für alle? Nee, für alle allgemein. Das ist also für alle Studenten gleich ist. Wie auch Schüler? Genau. Okay, das ist natürlich toll. Ja. Und zum anderen müssen wir dann praktisch die Trainer bezahlen, weil wir Mentoren auch geschult werden, um den Schülern auch bestmöglich helfen zu können. Was wird in so einem Training zum Beispiel besprochen? Wie ist das so psychologische Hilfe oder eher kommunikativ? Wie höre ich richtig zu oder auf welchen Ebenen kann man sprechen, zuhören oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das sind mehrere Aspekte, auf die eingegangen wird. Zum einen, ja, wie kann ich mich mit meinem Schüler unterhalten? Mhm. Welche Ebenen gibt es da? Auf was soll ich beachten? Dann, wie ist die Beziehung aufgebaut, damit man noch was sieht? Woher kommt der Schüler oder was erwartet er überhaupt von mir als Mentor und umgekehrt? Ja, genau, also. Du sprichst jetzt gerade die Erwartungen an. Wie, also dieses Rock Your Life Sticker, gut, das ist ja generelle Publicity, aber wie findet ihr Leute, sag ich mal, oder wie findet ihr die Schüler zum Beispiel und wie wird es dann aufgepaart sozusagen? Wie wird der Student mit dem Schüler zusammengebracht? Hat man da vorher wie eine Art Blind Dating, dass man erstmal sieht, kommen wir überhaupt miteinander klar oder? Wie läuft das? Also vom Angebot her ist es so, dass die Schulen im Prinzip uns als Verein nachfragen, dass sie in den letzten Jahren gemerkt haben, dass die Schüler davon wirklich Nutzen haben von der ganzen Sache. Mhm. Und die Schulen treten an uns heran und fragen an, ob wir mit Studenten an die Schule kommen können und das Ganze dann in der Schule dann machen. Das läuft dann so, dass wir halt auch an der Uni werben, um Studenten dazu zu bekommen. Und ja, das sind einfach Studenten, die ganz normale Studiengänge haben, die in ihrer Freizeit auch was Gutes tun möchten. Das ist unterschiedlich. Manche Studenten sagen einfach nur, ich möchte was Sinnvolles machen, meine Zeit zu nutzen. Andere sagen, ich möchte gezielt Schülern helfen und so weiter. Und dann, wenn wir wirklich die Studenten zusammen haben, gehen wir an die Schulen. Mhm. Wir stellen das an der Schule einmal vor. Und dann ein oder zwei Wochen später kommen wir dann mit den Studenten. Und dann gibt es so eine Art Speed-Dating, kann man sagen. Mhm. Die Schüler, also wird dann sozusagen, wird man gegenübergesetzt, man redet, dann klickert die Uhr und dann sagt es, okay, 2 Minuten vorbei, weiter, der genau, nächste. Und genau, so läuft es dann ab. Ah, okay. Und es ist halt einfach, der erste Eindruck entscheidet meistens ja schon. Und in den meisten Fällen passt es dann auch. Das heißt also, diese 2 Minuten reichen dann auch total aus. Dass man weiß, okay, da ist Sympathie und Empathie. Genau. Füreinander Respekt. Wie ist das an den Schulen? Also die Lehrer werden das bewerben das sozusagen in der Klasse und sagen, hey, wenn ihr Bock habt, da ist das Speed-Dating am Dienstag. Wer Lust hat, so einen Mentor zu haben, geht dahin. Oder werden speziell bestimmte Schüler angesprochen oder gehen einfach alle dahin? Ist das so eine Art Schulevent festgelegt oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so, dass wir im Prinzip vom Verein aus dann mit den Lehrern der 8. Klasse Kontakt aufnehmen, weil das Projekt über 2 Jahre ausgelegt ist und dann für die letzten 2 Schuljahre geplant ist und da wir auch als Verein den größten Effekt haben. Das heißt also gerade in den letzten 2 Schuljahren soll ja die Schüler auch dazu bringen, über ihren weiteren Weg nachzudenken. Ja. Und dann ist es da am sinnvollsten. Genau, wir schreiben dann die Lehrer an, machen Termine aus und dann geht eine Gruppe von Studenten, die schon länger dabei sind, geht dann hin und stellt das Projekt in der Klasse direkt vor. Okay. Für die Schüler. Und dann können die Schüler sich sozusagen entscheiden, da gehe ich hin und gehe mal zu diesem Speed-Dating oder nicht? Genau, das ist dann liegt dann bei den Schülern, das ist komplett freiwillig, die können dann entscheiden, naja, ist interessant oder will ich eher nicht so. Und ja, und dann, je nachdem, kann dann derjenige teilnehmen, der auch möchte. Okay, alles. Ja, gut, ich meine, sowas läuft ja auch besser auf freiwilliger Basis, weil wenn das so eine Sache wäre, die erzwungen wäre, dann ist man ja auch nicht ehrlich oder nicht so, brennt da wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn das jetzt so eine Art schulentschiedene Sache wäre. Richtig, also sowohl Schüler als auch Studenten melden sich ja freiwillig und das ist auch das Gute, weil die sich freiwillig melden, die wollen das Ganze auch machen. Das heißt, also es gibt keinen Zwang dahinter. Und das hat auch einen größeren Erfolg, wenn die Leute einfach wirklich auf freiwilliger Basis und weil sie es wirklich wollen, dann machen und dann haben wir dann auch den größten Erfolg. Wie muss ich mir so die ersten paar Treffen vorstellen mit einem Schüler? Also wenn du jetzt sagst, im Speed-Dating, ihr habt euch verstanden, sag, hey, willst du mein Mentoring-Partner werden? Geht ihr dann einfach, sagt ihr, okay, wir treffen uns am Bahnhof, gehen Kaffee trinken? Oder gibt es dann einen bestimmten Ort, wo man sich trifft? Oder kommt das auch ganz auf das Tandempärchen drauf an, sage ich mal? Wir hatten dieses Jahr zum ersten Jahr ein Kickoff-Event. Das heißt also, wir sind alle zusammen Döner essen gegangen, alle Studenten mit allen Schülern. Und dann kommt es halt je nachdem auch auf das Tandem drauf an. Also ich persönlich war so, mein Schüler, der wollte unbedingt Radfahren gehen. Das heißt, wir waren das erste Mal Radfahren. Haben dann uns unterhalten. Es kann aber auch ganz anders ablaufen. Man kann auch mal zusammen essen gehen. Dann, ja, so Sachen. Und es ist dann auch, wie das Gespräch verläuft, ist auch komplett unterschiedlich. Also es gibt Tandems, da wird ganz viel erzählt während dem ersten Gespräch. Und dann gibt es andere, wo halt auch die Studenten oder die Schüler noch eher zurückhaltend sind und dann eher mal Pausen dazwischen sind und dann eher vielleicht auch mal ein kurzes Anschweigen ist. Aber da die Beziehung ja auch auf 2 Jahre ausgerichtet ist, ja, muss es ja im Endeffekt nicht von Anfang an perfekt laufen, sondern kann sich auch entwickeln. Na klar. Wie ist es so generell für diesen Verein, sage ich mal, Rock Your Life? Und wie sind die entstanden? Wie lange gibt es das jetzt schon? Entstanden ist es vor 5 Jahren hier in Freiburg. Allgemein ist es schon früher entstanden in Friedrichshafen, soweit ich weiß. Und hier in Freiburg haben es 2 Studenten gegründet. Genau, die hatten halt auch Interesse daran und das Ziel, auch für mehr Bildungsgerechtigkeit zu kämpfen, fanden das Projekt gut, das damals eigentlich noch in Anfängen war und haben das dann, ja, haben andere Studenten gesucht und so wurde der Verein jetzt immer größer über die letzten 5 Jahre. Wie viele seid ihr jetzt hier inzwischen in Freiburg? Inzwischen von der Tandems-Seite haben wir jetzt ungefähr knapp 40 Tandems. Und von der Vereinsseite sind ungefähr 100 Mitglieder, wo jetzt dabei sind. Okay, also ist nicht jeder, also arbeiten manche nur auf dieser Netzwerkebene zum Beispiel oder dann auf der Marketingebene oder so, dass es dann sozusagen nicht zu den Tandems zählt? Genau, so ist es ja, weil einfach auch die Studenten ja nicht unbegrenzt Zeit haben. Ja. Und gerade wenn Studenten sich mehrfach engagieren, ist es dann auch so, dass dann ein Studium drunter leidet und auch das wollen wir nicht. Und manchen Studenten fällt es einfacher, mit Schülern zusammenzuarbeiten. Andere Studenten sagen, sie möchten lieber im Hintergrund arbeiten, möchten sich für Presse oder Organisationen. Und so können wir auch alle möglichen Sachen in den Verein mit einfließen lassen. Können ja so seine Stärken nutzen, genau. Sozusagen. Okay, und du sagst jetzt, es ist vorher in Friedrichshafen entstanden. Gibt es das in allen großen Städten? Oder, na gut, wird dann daran liegen natürlich, wer sich wo engagiert, nehme ich an. Aber in wie vielen, ist das deutschlandweit oder auch europaweit? Wie muss man... Ja, also Rock Your Life ist deutschlandweit. Und es gibt es im Prinzip in allen größeren Universitätsstädten. Je nachdem, ob es von Studenten gegründet wurde. Also es braucht immer Studenten, die wirklich die Zeit und aufwenden und das Ganze dann gründen wollen. Mhm. Und je nachdem. Aber es ist mittlerweile, ich weiß nicht, also in flächendeckend kann man schon sagen, in deutschen Städten vorhanden. Und gut, du sagst jetzt in Freiburg seit 5 Jahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die, also mich interessiert es nur, wann das vielleicht so entstanden ist, generell. Also Friedrichshafen. War vielleicht 1-2 Jahre früher. Okay. Also es ist noch relativ jung, das Ganze. Aber ganz genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ich finde es toll, vor allen Dingen, weil man ja auch immer wieder Studien liest, wo man eigentlich schon so ein bisschen vorhersagen kann, woher kommst du, dann sage ich dir, wohin du gehst, so ungefähr. Mhm. Und das ist ja sozusagen, um diesem Trend entgegenzuwirken, gerade in einer Welt, wo wir eigentlich so ein bisschen immer eine höhere Bildung brauchen, um einfach die gleichen Sachen zu machen, die vielleicht unsere Eltern gemacht haben sogar. Ja, genau, das ist der Ansatzpunkt. Und ja, daran möchte ich mir arbeiten. Mhm. Nee, finde ich super, also ein super Projekt. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Glück damit. Wie sieht's aus? Wie sieht es in der Zukunft aus? Wollt ihr euch noch mehr expandieren oder das sozusagen so belassen, wie es ist? Oder was sind so die Zukunftsaussichten für die Organisation? Die Zukunftsaussichten sind eigentlich ziemlich, ziemlich gut für den Verein, da wir immer mehr bekannter werden hier in Freiburg und wir ganz viele Anfragen von Schulen bekommen und sagen, ja, könnt ihr nicht auch zu uns an die Schule kommen, könnt ihr das dort machen? Aber uns schlichtweg die Studenten einfach dazu fehlen. Das heißt also, im Prinzip die Nachfrage von den Schulen ist riesig. Wir müssen ständig Schulen absagen. Ja, versuchen aber halt Studenten dazu zu bringen. Ah, okay, also ist das gerade so der limitierende Faktor sind eigentlich gerade die freiwilligen Studenten, die vielleicht gar nichts von dem Projekt unbedingt wissen. Richtig, das ist im Moment so der Faktor, den wir haben. Die steigenden Studienzahlen lassen darauf hoffen, dass wir mehr Studenten bekommen für das Ganze. Mhm. Ja, und auch die Anreize, die Studenten haben, das heißt also auch der Austausch mit anderen Studenten von allen verschiedenen Fachrichtungen sprechen ja eigentlich dafür. Und viele Studenten machen auch aus dem Grund das Ganze nochmal. Dass sie andere Leute noch kennenlernen, auch aus dem Studium. Genau. Und man gibt ja auch viel weiter. Ich meine, das ist ja auch total dankbar, wenn man jemanden hat, wo man das Gefühl hat, man hat wirklich vielleicht was verbessert in dem Leben von dem Schüler. Oder zumindest seine Einstellung oder Zukunftsaussichten. So ist es. Und was halt auch wichtig ist, dass das Projekt ja auf diese 2 Jahre ausgelegt ist und man selbst in den 2 Jahren viel über sich selbst kennenlernt und auch viel erleben kann in diesen 2 Jahren mit dem Tandems. Und auch ich selbst bin dann gespannt, wie es jetzt halt weitergeht, da ich auch erst am Anfang bin von meiner Mentorenbeziehung. Und ja, bin auch mal gespannt, was im Laufe der Zeit noch auf mich zukommt, ob wir dann wieder Radfahren gehen oder ob wir andere Sachen noch entdecken. Und bin eigentlich jeden Tag oder jedes Mal aufs Neue überrascht, wie viel mein Schüler in dem Alter, er ist 14, was er mittlerweile schon alles weiß und kann. Und dass ich auch selbst da dazulernen kann jedes Mal. Trefft ihr euch denn einmal die Woche ungefähr oder wie oft seht ihr euch? In der Regel sollte man sich einmal die Woche treffen, genau. Bei uns ist es ein bisschen weniger, es ist ungefähr alle 2 Wochen nur, da mein Schüler auch ziemlich aktiv ist und gerade jetzt im Karnevalsbereich viel aktiv ist und da die Zeit jetzt auch wieder ist. Genau, dann auch viele Treffen hat. Ja, aber ansonsten probieren wir uns schon immer regelmäßig zu treffen, alle 1 bis 2 Wochen. Also ich fasse mal zusammen, es ist recht unabhängig, also sozusagen oder abhängig von dem Tandempärchen selber. Sehr flexibel. Es macht Spaß. Beide lernen was. Also gibt wirklich nur gute Gründe dafür, sich sozusagen einzusetzen. Gut, also dann will ich mich nochmal bedanken, dass du heute hier warst und mir ein bisschen davon erzählt hast. Weil ich habe mich nämlich auch mal gewundert. Ich habe immer die Sticker gesehen, Rock Your Life, aber ich wusste jetzt nicht, was das unbedingt ist. Und insofern ist das ganz interessant, mal diese Mysterie gelöst zu haben und vielleicht auch anderen damit zu helfen, sage ich mal, dass sie es jetzt wissen und sich vielleicht auch dafür interessieren. Genau, würde mich freuen, wenn vielleicht auch ein paar jetzt das Ganze noch gesehen, zugehört haben und dann auch Interesse haben. Und wir können immer wieder Leute gebrauchen, suchen immer wieder motivierte Studenten. Mhm. Und ja, kann es nur unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist wirklich ein super Projekt, macht total viel Spaß und ja, jeder kann im Prinzip selber entscheiden, wie viel Zeit er dafür aufwenden will oder kann. Super. Wünsche ich dir viel Glück und hoffe, dich vielleicht hier in 2 Jahren wieder bei mir auf den Stühlen sitzen zu haben und mal zu hören, was so rausgekommen ist aus dem Ganzen für dich. Okay, ja, dann. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.